Ehe zum Missfallen der Herrschenden, ganz gleich ob im früheren Boumedienne-Regime oder bei den derzeit regierenden Generälen. Genauso aber auch bei den islamischen Fundamentalisten. Einer aber überragt sie alle, weil er noch kompromissloser, noch direkter und noch unverblümter die Gefühle des Volkes in Gesang umsetzt. Khaled, der inzwischen 34 Jahre alt, den jugendlichen Beinamen Shep abgelegt hat. In einer Zeit, da in der Bevölkerung Algeriens Verzweiflung und Perspektivlosigkeit herrscht, versteht es Khaled wie kein anderer, Momente von Glückseligkeit und Verzückung zu schaffen. Und deshalb nennt man ihn schon seit früher Zeit den König des Rai. Der Rai-Pop entstand vor rund 15 Jahren in der algerischen Hafenstadt Oran. Die Küstenstadt am Mittelmeer mit ihren knapp 500.000 Einwohnern, als Schauplatz auch verewigt von Albert Camus in seinem Roman Die Pest, war schon immer ein Ort der lockeren Sitten und der Lebenslust. Vor allem, wenn man die normalen arabischen Maßstäbe zugrunde legt. Oran hatte schon zu den Zeiten, als die Stadt von den Spaniern besetzt war, den Ruf, das Las Vegas Nordafrikas zu sein. Damals ließen die Spanier von ihren mitgebrachten Strafgefangenen Lustgärten für die Adligen fertigen. Und schon damals hatten die Frauen in Oran mehr Freiheiten als in irgendeiner anderen islamisch-arabischen Stadt. In aller Öffentlichkeit durften sie, gemessen am strengen islamischen Sittenkodex, freimütige, ja zotige Lieder vortragen. Oran war aber auch schon immer ein kultureller Schmelztiegel. Hier war man, im Gegensatz zur traditionellen Abschottung vor allem Fremden, stets offen für Einflüsse von draußen. Das gilt für Lebensart und Kleidung ebenso wie für Musik. So haben sich zum Beispiel die meisten der ein paar tausend zählenden jüdischen Einwanderer bevorzugt in Oran niedergelassen. Deren musikalische Einflüsse haben auch im heutigen Rai-Pop ihren Niederschlag gefunden. Und es war auch Oran, wo Ende der 70er Jahre die ersten Synthesizer und Drumcomputer aus dem Westen hinkamen und traditionelle Instrumente ersetzten. Pioniere dieses Wandels im Instrumentarium waren neben dem Keyboard- und Synthesizer-Spezialisten Boutella und Sargui, der die Wawa-Gitarre einführte, der Veteran Belmu Messaouid, der die nordafrikanische Flöte durch eine Trompete ersetzte. Die Verbindung der bisherigen, in Oran bekannten Musik mit westlichem Instrumentarium, aber auch mit westlicher Musik wie Rock, Funk und Soul, war die eigentliche Geburtsstunde des heutigen Rye-Pops. Das Wort Rye ist übrigens schon in den 60er Jahren entstanden, als die Sänger und Sängerinnen, als die Vorläufer des heutigen modernen Rye-Pops, zum Ende einer Textzeile gerne den Ausruf Je Je Rye Rye hinzufügten, als eigene Interpretation des Je Je der Beatles. Rund 15 Jahre ist es jetzt her, als in Oran immer mehr junge Musiker und Sänger nach vorne drängten und die Sheiks und Sheikas immer mehr verdrängten. Diese neue Generation war groß geworden mit Disco-Musik, mit Boney M. und Saturday Night Fever und transponierte nun das Lebensgefühl der Disco-Ära in die alten Lieder und Melodien des Rye, der fortan Rye-Pop genannt wurde. Unter den Jungen dieser neuen Generation war auch der damals gerade 16-jährige Sänger Shep Khaled, der schon im Kindesalter Akkordeon und Gitarre erlernt hatte und auf der Straße sang. Und sehr zum Unwillen seiner Eltern, die aus einfachen Arbeiterverhältnissen kommen, gründete Khaled, der 16-Jährige, seine erste Band. Schon wenige Jahre später war er der König des Rye-Pop, derjenige, der den Nerv der algerischen Jugend zielsicher traf, aber auch derjenige, der sich mit dem musikalischen Status quo niemals zufrieden gab, sondern immer auf der Suche nach neuen, aufregenden musikalischen Ufern war. Einer, für den es, gerade was neue musikalische Verbindungen anbelangt, keine Tabus gab und gibt. Was ihm allerdings heute, da er mit harten Dancebeats und Samplern arbeitet und seine Platten von westlichen Produzenten bearbeiten lässt, gar schon mancher Purist in seinem Land übel nimmt. Mitte der 80er Jahre, zu der Zeit also, da er zum König des Rye geworden war, klang seine Musik noch so. Khaled ist 1960 als Hatsch Brahim Khaled in dem Oraner Vorort Sidi El Houri geboren worden. Schon im zarten Alter von 9 Jahren verblüffte er seine Familie, als er bei Festen und Hochzeiten seine kräftige Stimme zum Besten gab. Bald schon galt seine ganze Liebe der Musik, was unter anderem auch zur Folge hatte, dass er mangels Interesses von der Schule flog. Fortan schlug er sich mit Gelegenheitsjobs als Schustergehilfe, Mechaniker oder Kellner durch. Immer mit dem Drang, musikalisch ein ganz Großer zu werden. Und schon mit seiner ersten Band, der Gruppe Nujum El Khams, ging er daran, der Rye-Musik ein neues musikalisches Feld zu erschließen. Er beschäftigte sich stark mit marokkanischer Volksmusik. Und da zeigte er auch erstmals seine Aufmüpfigkeit. Denn zu der Zeit beherrschte ja der algerisch-marokkanische Konflikt, das Tagesgeschehen. Und hier war einer, der die Musik des politischen Gegners propagierte. Dieser Drang, neue, überraschende musikalische Querverbindungen einzugehen, sollte im weiteren Verlauf seiner Karriere zu seinem Kennzeichen werden. Häufig zum Missfallen der Obrigkeit, immer aber zur großen Freude der Jugend. Und die machte ihn bald schon zu einem Superstar, zum Idol einer ganzen Generation und zum Schwarm arabischer Mädchen. Es geht ihm mehr, dass sogar Ehefrauen seine Kassetten heimlich hörten, wenn die Gatten nicht zu Hause waren. Aber sicher nicht dieser Umstand führte dazu, dass viele seiner Lieder im Radio auf die Bannliste kamen. Sein roher, ungeschliffener Oraner Straßenslang wirkte den Offiziellen einfach zu rotzig. Seine Texte rüttelten zu sehr an zu vielen Tabus. Er sang von Frauen und Liebe, vom Glücksspiel und vom Alkohol, all das ein Dorn im Auge der jetzt konservativen algerischen Behörden. Und 1985 war das Jahr, in dem der Reipop auch auf die benachbarten Länder Marokko und Tunesien überschwappte. Und überall zwischen Casablanca und Tunis, die wenigsten einen Plattenspieler ihr eigen nennen können, fast jeder aber einen tragbaren Kassettenrekorder besitzt, da waren Khaleds Kassettenröhren. Allein 1980 verkaufte er eine 500.000 Exemplare, worin natürlich die Dunkelziffer der weit verbreiteten Raubkopien noch nicht enthalten ist. Und auch nach Paris, wo ja bekanntlich der Bevölkerungsanteil aus dem Maghreb sehr hoch ist, drangen Khaleds Kassetten. Ein Jahr später kam er dann erstmals selbst nach Paris. Der damalige französische Kultusminister Jacques Lang persönlich soll ihm Einreise- und Auftrittserlaubnis besorgt haben. Unvergesslich sein Auftritt vor 10.000 enthusiasmierten Nordafrikanern und Franzosen in der Riesenhalle des Parc de la Villette. In Paris war es denn auch, wo Khaled zu einem weiteren provokativen Schlag ausholte, als er seine LP Couché aufnahm, die erste Reipop-Platte, die mit moderner Computertechnik entstanden ist. Der französische Produzent Martin Messonnier, bekannt geworden durch seine Arbeiten mit Manu Dibango und King Sunny AD und heute der Kopf hinter dem herausragenden Musikmagazin Megamix, das wöchentlich im Fernsehkanal Arte ausgestrahlt wird. Dieser Martin Messonnier war es, der zusammen mit Khaleds Landsmann Safi Boutella, einem Elektronik- und Computerfachmann, den Songs von Khaled ein zeitgemäßes Klanggewand verpasste. Khaled soll nach dem ersten Hören des Endergebnisses zunächst entsetzt gewesen sein, denn das, was da aus den Lautsprechern kam, brach mit allem, was man bislang an Rai gehört hatte. Das war Computersound, harte Funkbeats und Sampletechnik. Doch dann obsiegte wohl Khaleds Pioniergeist und er fand Gefallen daran. Denn ihm wurde deutlich, hier ist die Ursprünglichkeit des Rai nicht verloren gegangen, es ist nur etwas Neues hinzugekommen. Thank you. شاكن عندنا مجاني ولا عطيك العاد وصيب بيذهب العقل محلبة ولا عطيك العاد وصيب بيذهب الموجس Das Album Kutsche kam im Sommer 1988 mitten in dem damals grassierenden Boom der Ethnomusik. Doch während dieser Boom schon nach einem Jahr verebbte, ist Khaled bis heute ein international anerkannter und erfolgreicher Künstler geblieben. Einer, der immer mehr in die Rolle eines nordafrikanischen Bob Marley hineinwächst und das vor allem, weil sein musikalischer Tatendrang und seine Vorliebe für immer neue Kulturverschmelzungen und das Verwischen musikalischer Grenzen nie zu versiegen scheint. 1991 lernte er den Rockmusiker Don Was aus den USA kennen, der sich nicht nur mit seiner Gruppe Was Not Was, sondern auch mit einigen geschmackvollen Crossover-Produktionen einen Namen gemacht hat. Mit ihm entstand Khaleds 1992 erschienene Platte Didi. Eine Platte, die nicht nur in solchen Kreisen in den höchsten Tönen gelobt wurde, die auf Rai oder Ethnopop spezialisiert sind, sondern auch in solchen Meinungsmachern der Rock- und Popmusik wie Rolling Stone, Melody Maker, New Musical Express und anderen zum Jahrhundertwerk hochgejubelt wurde. Als Khaled kürzlich mit einer Tournee nach Deutschland kam, konnten wir ihn danach fragen, wie diese Zusammenarbeit mit Don Was zustande gekommen ist. Als Übersetzer fungierte dabei sein Landsmann Smile, der seit 12 Jahren in Deutschland lebt und diesem Umstand unter anderem sein hervorragendes Deutsch verdankt. Madonos, la rencontre avec lui, c'est magique. Et c'est un génie. Et on est devenus des amis. Das war Zufall. Ich habe gehört, was er als Produzent für Ofrasa, die B-52s und die Rolling Stones gemacht hat. Er ist ein Genie und ein Freund. Und für mich ist er der beste Produzent. Als ich zu ihm kam, sah ich, dass er einen ganzen Karton voll mit Kassetten von mir besaß. Don fragte mich dann unglaublich, warum ich mit ihm als Produzent zusammenarbeiten wollte. Im Grunde könnte ich das doch auch alleine. Ich habe das zuerst falsch verstanden und war beleidigt. Aber dann kamen wir doch zusammen. Er ist einfach der genau richtige Produzent, um den Rai auf einen neuen Weg zu bringen. Musikalisch verstanden wir uns auf Anhieb. On s'est compris sur ça. Et c'est le mec qui a. C'est vrai, c'est un génie. Et ce qu'il fallait pour cette musique Rai. Zu seiner wirklich revolutionären Art befragt, dass er den Rai mit immer neuen anderen Kulturen vermische, hält sich Khaled etwas bedeckt und meint schlicht und einfach: Oran, cette musique où elle est née, à l'ouest de l'Algérie. Cette musique elle est née à Oran, c'est-à-dire l'ouest de l'Algérie. Et l'ouest de l'Algérie à Oran, on est pas loin de l'Espagne. Rai kommt bekanntlich aus Oran und das ist nicht weit von Spanien entfernt. Und Araber waren auch in Andalusien. So kam es zu Mixtur. Während der französischen Zeit war Oran aber auch die Drehscheibe der kabylischen Musik von ganz Algerien. Die Oraner sind sehr lebenslustig. Keiner kümmert sich um Politik. Musik ist das Wichtigste. Und dann gab es in Oran immer schon gewisse sexuelle Freiheiten, die im Übrigen Arabien undenkbar sind. Deshalb wurde Oran auch immer als das Schweden Arabiens bezeichnet. Oran war musikalisch auch immer schon ein Schmerztiegel mit arabischen, hebräischen oder jede Menge regionaler Einflüsse, wie Hausi oder Kabyle. Und damit bin ich groß geworden. La musique Rai, c'est ça, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de cette musique, ça fait partie des influences. I'm So herausragend auch Khaleds Platten sein mögen, wie hier etwa sein Hit Didi, seine wahre Größe kommt jedoch erst beim Live-Erlebnis zum Vorschein. Im Konzert besitzt er eine charismatische Ausstrahlung, die wieder nach dem Vergleich des Bob Marleys Nordafrikas ruft. Er zieht sie alle in seinen Bann, ganz gleich, ob man Arabisch versteht oder nicht, und es ist die Inbrunst, mit der er seine Lieder herausschreit, seine Lust und Freude am Singen und darüber, was er singt, die sich unmittelbar auf die Zuhörer übertragen. Sein entwaffnendes Lächeln, mit dem er Liebe und Hochgefühle im Publikum quittiert. Ein paar Fragen deshalb an Khaled über seine Live-Auftritte. Unserem Übersetzer fielen beim Konzert kleine Dinge auf, die nur jemand spürt, der mit algerischer Kultur groß geworden ist. Etwa die Art, wie sich die Bläser auf der Bühne bewegen, die ihn, nämlich unseren algerien-deutschen Smile, an den populären algerischen Tanz Alaoui erinnern. Von wem kommen solche Ideen? Ich gebe eine Menge Ideen für die Präsentation der Band, aber meine Musiker sind auch genauso frei, etwas Eigenes zu machen. Meist passiert so etwas in gegenseitiger Befürchtung. Wir werden das immer weiterentwickeln, der Motor braucht halt immer neues Benzin, um weiterzulaufen. Worin besteht für Khaled der Unterschied zwischen einem Live-Auftritt und einer Plattenproduktion? La production, on peut trafiquer, on peut faire ce qu'on veut, parce que quand on est au studio, on peut tousser. Quand je chante, j'ai mal, je peux tousser dans un micro. Je peux rigoler, je peux dire des conneries. La bande qui tourne, on peut effacer ça. Mais sur scène, c'est un autre monde. Auf der Bühne sind alle Augen auf dich gerichtet. Da kann man das Publikum nicht betrügen. Da darf man keine Fehler machen. Im Gegensatz zum Studio, wo man Fehler immer ausbessern kann. Das ist derselbe Unterschied wie beim Theater und beim Film. Auf der Bühne gibst du deine ganze Seele. Deshalb mag ich die Live-Situation besonders gerne, weil nämlich die Kommunikation schneller und direkter ist. Da gehe ich einfach aus dem Bauch heraus. Weißt du, wer mein größter Kritiker ist? Das Publikum. Das beurteilte dich, indem es entweder von Begeisterung tobt oder aus Unmut mit Tomaten schmeißt, erklären kann ich das Phänomen nicht. Moi, quand je chante sur scène, je me mets dans le peuple. C'est-à-dire, mon esprit, il est dedans, mais mon corps, il est sur scène. C'est le public qui juge. Tu sais, le public, s'il dit j'aime quelqu'un, il aime quelqu'un. Qui dit j'aime pas, ou bien tu jettes la tomate. Khaled ist ein begeisterter und begeisternder Akkordeonspieler, wobei er gerne auch Einflüsse aus den französischen Chansons einfließen lässt. Auf allen seinen Platten setzt er es ein, bei seinem Konzert aber nicht. Woran liegt's? Quelque chose de technique. L'accordéon que je l'ai acheté plus cher en plus et ça me dérange pas parce que c'est mon fétiche, c'est mon accordéon que j'adore. Mais moi j'ai envie de jouer. Das war damals einfach nur ein technisches Problem. Natürlich ist das Akkordeon nach wie vor mein Lieblingsinstrument, aber ich will mein Publikum nicht betrügen und wenn ich ein elektrisches Akkordeon spielen muss, das mit dem Originalsound nichts zu tun hat, dann spiele ich lieber überhaupt nicht. Das ist genauso, als würde ich auf der Bühne Playback singen. Je peux la brancher avec un synthé et je peux jouer. Mais ça sera du trafic. Et c'est pas bien. C'est comme je chante moi, par exemple, en playback. I'm die Frage, welche Musik er persönlich gerne hört, außer natürlich seiner eigenen im Besonderen und Reipop im Allgemeinen, zeigt Khaled zwar einen erlesenen, aber doch konservativen Geschmack. Im Moment höre ich im Auto wieder sehr viel Edith Piaf. Eigentlich höre ich mir alles an, aber am liebsten solche Musiker und Sänger, die unersetzbar sind. Also Leute wie Umm Kulthum, Bob Marley, Elvis Presley, Jacques Brel oder Ray Charles. Das sind Phänomene. Alle wollen die nachmachen, aber niemand kann eine Stimme ersetzen, die schon weg ist. Unmöglich. In diversen Musikzeitschriften war in letzter Zeit zu lesen, dass Khaled sowohl Auftritts- als auch Einreiseverbot in Algerien habe. Diese Meldungen stellt er richtig und platziert sie dorthin, wo sie hingehören, in die Gerüchteküche. Je ne suis pas interdit. Il y a des gens qui disent n'importe quoi des fois. Écoute, je ne suis pas interdit. C'est chez moi. J'ai un petit terrain chez moi où je meurs. Il y a personne qui va me l'enlever. Das sind alles nur Gerüchte. Ich habe kein Auftrittsverbot. Mir kann keiner was verbieten, egal ob Präsident, General oder islamische Fundamentalisten. Ich habe ein Haus in Algerien, wo ich meinen Lebensabend verbringen und auch begraben werden will. Nur Gott kann mich stoppen. Das ist mein Land, aber ich singe da so lange nicht, bis die täglichen Blutbäder aufhören. Die sind weder mit meiner Kultur noch mit meiner Religion vereinbar. Das ist der einzige Grund, warum ich derzeit nicht in Algerien auftrete, obwohl, da bin ich sicher, fast alle Algerier sehnsüchtig auf mich warten. Je suis un musulman quand même. Nous, on reste 40 jours quand quelqu'un meurt en deuil. Alors, c'est pour ça que j'ai pas envie de chanter chez moi, c'est tout. Mais je ne suis pas interdit. Tout le monde m'attend en plus. Jamais. Et je ne vis pas en exil. Je ne suis pas un politicien. Und dann geht er auch in die Details von jenen Methoden, mit denen man als unbequeme Persönlichkeit in seinem Heimatland konfrontiert wird. Si, je suis allé, ça fait deux ans. Je suis allé chez moi, même je suis rentré en prison, gars. Natürlich kann ich jederzeit nach Algerien, aber als ich vor 2 Jahren zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder in meine Heimat zurückkam, hat man mich gleich eine Nacht lang inhaftiert. Mit der Begründung, eine Frau, die ich noch nie gesehen hatte, hätte mich angezeigt, weil ich sie angeblich sexuell belästigt hätte. Ich glaube, das war ein Vorwand der herrschenden Generäle, um mich abzuschrecken, aber ich habe es auf die leichte Schulter genommen. Weil ich mich ungebunden fühle, da aber die Medien überall diesen Vorfall aufgegriffen haben, hat das mehr Wirbel als nötig entfacht. Aber ich bin erwachsen genug, um darüber zu stehen. C'est une politique ça aussi. C'est des enfoirés. Mais c'est pas grave, on sait tout nous. On n'est pas des gosses, on n'est pas des gamins, on prend pas de la sucette quand même. Dass Khaled an den islamischen Fundamentalisten in seinem Land kein gutes Haar lässt, liegt auf der Hand. Schließlich ist er bei denen auch nicht so gut gelitten, seit er den Reipop mit immer mehr und anderen Fremdeinflüssen zusammenbringt. Personne n'aime le fanatisme. On est entièrement d'accord, toi et moi, je pense. Hein? On n'aime pas le fanatisme, on n'aime pas le terrorisme. C'est pas notre genre. On n'aime pas que quelqu'un met une bombe dans une galerie ou bien dans un avion. Für mich ist klar, dass die Mehrheit der Algerier gegen Fundamentalismus und Terrorismus ist. Das ist einfach nicht unsere Kultur. Eine Bombe im Flugzeug mit Kindern und schwangeren Frauen zu werfen, ist einfach unverantwortlich und unmenschlich. Leute, die sowas etwas machen, sind in Wirklichkeit nur scharf auf einen Sessel in der Regierung. Aber die Journalisten sollen nicht mich fragen, sondern sich vor Ort selbst ein Urteil bilden. Frag die Generäle oder aber die Fundis direkt in den Moscheen. Ich bin nur ein Künstler, der über Leben und Liebe singt. Aber es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie dort Brüder ihre eigenen Brüder töten und mein Land auf ein derartiges niedriges Level sinkt. Meine Opinion, Khouya, c'est triste. Qu'est-ce que veux-tu que je dise? C'est triste que je vois par exemple un frère qui tue un frère par exemple. Ça c'est triste. Et c'est triste que je vois un pays qui est super beau, qu'on a toute la richesse et tout, que même les jeunes maintenant ils travaillent plus. روحها مسكينة في الدونجيك كي تفكر تبكي تقول يا بني كي تقول هل بغيك بدا تفورني نسي نسي نسي نسي نسي نسي اللي بيني وبينك واه نسي نسي نسي نسي نسي نسي اللي بيني وبينك واه Der musikalische Tatendrang von Khaled, dem König der Reimmusik, dürfte auch in absehbarer Zeit nicht zu Ende sein. Sein Suchen nach immer neuen Klängen, mit denen er den soliden Körper Rai ummantelt, zeigt sich auf der Platte Nsi Nsi, die im vergangenen Herbst erschienen ist. Das Titelstück sowie eine Hälfte der anderen Stücke darauf ist wieder von Don Wars produziert worden und sie erinnern, wenn auch variantenreich, an den Plattenvorgänger Didi von 1992. Die andere Hälfte der auf Nsi Nsi gebotenen Songs aber ist von einem Franzosen namens Philippe Edel produziert worden. Und unter dessen Händen kommt bei Khaled eine neue Variante ins Spiel. Da bedient er sich aus dem reichen Fundus ägyptischer Musik, sowohl der traditionellen als auch der modernen, mit deren typischen Streicherpassagen, die die Melodie des Sängers immer repetieren, und mit einer Kompositions- und Arrangierweise, die bis zum Aufkommen der Rai-Musik die gesamte arabische Musik dieses Jahrhunderts am stärksten beeinflusst hat. Nach Paris und New York jetzt Khaled goes Cairo. Jedenfalls ist diese abermalige Neuorientierung von Khaled sogar bei jenen sogenannten Ethno-Experten auf Skepsis gestoßen, die noch bei Khaleds Plattenvermählung mit Don Wars in den höchsten Tönen lobten. Hiermit sei eine neue Ära des Rai angebrochen. Die gleichen Kritiker sprechen jetzt bei Khaleds Arbeiten mit Philippe Edel davon, dass er Khaled dem Rai den Rücken zukehre und drauf und dran sei, den Titel Rai-König zu verspielen. Doch Khaled selbst wird es sicher nicht scheren und so wird man wohl noch des Öfteren manche Überraschung von ihm erleben. Solange er das Basisfeeling und die originäre Aussage des Rai nicht verlässt, wird er auch immer der König des Rai sein. Yeah. Sie hörten eine Sendung von Rainer Blome.